Hallo, mein Name ist Carsten Hüther. Carsten hat was vor. Und wir müssen rauskriegen, was es ist. Sophie Bergmann. Tut mir leid, da ist gerade niemand im Haus für Sie. Cheap Dreams. Bei uns hier ticken die Uhren etwas anders als da draußen. Ich wollte niemandem wehtun. Ein Unternehmen erobert Deutschland im Sturm. Eine neu gedachte Beziehung zu den Konsumgütern. Komm endlich raus, du Feigling! Und ist gleichzeitig so mysteriös und verschwiegen wie kein zweites. Ich werde nicht auf dich warten. Doch ein ungeahnter Interviewtermin brachte mich als erste Journalistin überhaupt mitten ins Herz des Konzerns. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Sie können nicht einfach gehen. Ich kann nicht mehr. Ui, da haben Sie sich jetzt aber auch einen Fall. Cheap Dreams. Hallo? Fünfteilige Hörspielserie von Tino Kühn. Hallo? Produktion SWR Kultur. Hallo? Sie sehen ein wenig blass aus, Frau Bergmann. Jetzt in der ARD Audiothek.